Klangterrorist on Air. Exorbitante Sounds aus dem Delta auf Bermuda Funk. Ja, Klangterrorist on Air, Bermuda Funk 89,6 am Mikro, der Dino und der Andi. Genau, hallo. Jetzt ist Zeit für die Nachberichte. Der Andi war zum Beispiel mit mir zusammen auf der Sundance mit dem DJ Dark im 7er am Anfang September, glaube ich, am 11. März. Ja, am 11. war ich. 11. März. Genau, März, Januar, Februar. Der Dino war aber auf jeden Fall beim Zoo Club und ich würde mal sagen, da fängt er an, weil der Zoo Club war gestern. Genau, gestern hat der Zoo Club eröffnet, ein neuer Club in den Gemäuern des MS Connection. Im ehemaligen TV, Rest in Peace, Baby. Ja, genau, in der Stage findet das Ganze statt. Die Stage ist komplett renoviert, willenlos gemacht. Hat gestern auch richtig Spaß gemacht, da haben sich die Ratschos und der Anhang von denen, die noch da mit drin hängen, richtig was einfallen lassen. Es hat richtig gekracht gestern. Thomas und ich sind irgendwann um 7:30 oder so aus dem Club gestolpert und haben uns auf den Heimweg gesehen und hatten richtig Spaß und ja, eigentlich ist so mit alles gesagt. Das findet jetzt jeden Freitag statt. Eigentlich ist so alles gesagt. Genau. Der Andi ist ein altes Sackgesicht, das wollte ich nur hier mal sagen, auch wenn es jetzt... Bitte diskriminier mich nicht. Nee, diskriminieren kann man nur eine Gruppe. Okay. Könnt ihr ein Wörterbuch nachschlagen. Auf jeden Fall findet es jetzt ab jetzt jeden Freitag statt. Und ich denke, wir waren es nicht das letzte Mal da. Wir werden das als neues Wohnzimmer deklarieren müssen. Das lasse ich mich noch überzeugen, ich war noch nicht dort. Aber ich war im 7er zweimal, einmal bei der Channel, nicht lang. Musste früh nach Hause, weil meine Fahrerin früh gefahren ist. Da muss ich sagen, war ich leider ein bisschen enttäuscht, weil die Channel an sich immer früher im 7er eine recht geile Party war. Die Party an sich war auch geil, aber es war irgendwie nicht so die Füllung im Raum, weißt du? So ja. Die Füllung, weißt du, ja, Füllung, füll mich, Baby. Ja. Das Feeling. Die Musik war gut, die Location war gut, aber nee, ich war vielleicht auch nicht lang genug da. Deswegen will ich über die Channel gar nicht so lange reden, aber ich war nochmal im 7er bei Sundance mit dem DJ Duck. War auch eine geile Party. Der Häuptling des Trance, der Erfinder des Trance, und ich muss sagen, ich kann mich daran erinnern, wie ich früher vom Palazzo stand, als der Duck aus Amerika zurückgekommen ist. 8 Uhr abends vom Palazzo, 2 Kilometer Stau. War dann war wirklich so. Ich war so knapp einer der Letzten. Da stand der Security da. Ihr 20 kommt noch rein und ihr 5000 da hinten könnt nach Hause. Ey, juhu. Ich muss sagen, Duck war geil. Also Duck war frisch wie in alten Zeiten. Hat richtig Spaß gemacht. War schwer zu empfehlen. Und mein letzten Tipp noch, bevor der Dino euch da ganz kurz noch was überquatscht, ist, ich war bei den Weightless-Jungs im Tower. Das war letztes Jahr auch schon geil, dieses Jahr war es auch geil. Und von meiner Seite aus so viel zu den Nachberichten. Fotos und die ganzen Berichte in ausführlicher Version findet ihr natürlich auf www.klangterrorist.de. Und jetzt nochmal der Dino mit einer schlauen Weisheit für euch. Genau, ich sage auch nochmal Dankeschön an die Weightless-Jungs, dass sie für mich so eine dicke, fette Geburtstagsparty gemacht haben. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, die wussten leider nicht, dass ich Geburtstag habe. Aber so sind wir halt. Terrorismus weltweit. Und jetzt geht's noch weiter bis um 2 Uhr mit Linda Pearl. Linda Pearl on the decks for you. Exorbitante Sounds aus dem Delta auf Bermuda Funk. genug.

You know, everybody's talking about the good old days, right? Body's talking about. Sounds aus dem Delta jeden ersten Samstag auf Bermuda-Funk. de condão que a fada lhe deu e lhe protegeu. Terrorist on Air. Exorbitante Sounds aus dem Delta auf Bermuda Funk. Ja, Bermuda Funk 89,6. Das war die Linda Pearl. Die sitzt jetzt hier. Yes. Yes, yes. Fühlt sich wohl? Hallo. Ich fühle mich total wohl, ja. Ja, das wollen wir auch. Sag mal, was steht demnächst an? Wo sind deine nächsten Events? Wo kann man dich hören, außer bei uns hier, Klangterrorist on Air? Der ganzen Sendung auf dem kompletten Universum und nicht zu vergleichen mit Sunshine Live.